Fimblecast. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitstreiter, liebe Freunde, mein Name ist Martin Grauduschus, ich bin Präsident der Freien Ärzteschaft und arbeite als Hausarzt in Erkrath bei Düsseldorf. Ich bin hocherfreut, Sie alle heute hier zu sehen und wie wir gerade gehört haben, in 35 bundesdeutschen Städten finden vergleichbare Veranstaltungen statt. Eines vorweg, ich wurde gerade angesprochen, die da oben würden gar nicht reagieren. Das machen die so, das nennt man Aussitzen. Aber irgendwann werden sie es nicht mehr aussitzen können. Denn am 22. September waren es immerhin 15.000 Demonstranten in Berlin. Und ich möchte auch darauf hinweisen, es waren 15.000 Demonstranten gegen die Vorratsdatenspeicherung in Berlin. 50 Verbände. Und ich möchte darauf hinweisen, dass zum Beispiel in Hamburg vor wenigen Wochen 40% der wahlberechtigten Bevölkerung den Volksentscheid eingefordert haben. An einem normalen Sonntag, an dem sonst keine Wahl war, sind die Leute zu den Urnen gegangen. Frau Merkel, Herr Müntefering, alle Politiker da oben, passen Sie auf. Die Bevölkerung wird wach und lässt sich das, was der Staatsapparat sich heute einfallen lässt, nicht länger gefallen. Und hier geht es nicht um Anarchie. Nein, hier geht es um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte. Und wenn der Staat dieses meint, mit Füßen zu treten, dann wird die Bevölkerung auf die Straßen gehen. Im vergangenen Jahr haben wir es als Freie Ärzteschaft mit anderen Ärzteverbänden auch geschafft, über 60.000 Menschen an einem Tag auf die Straßen zu bringen. Wir haben uns heute auch hier in Frankfurt getroffen, um gemeinsam gegen die Einschränkung der bürgerlichen Freiheitsrechte zu protestieren. Wir protestieren gegen die Realisierung eines staatlichen Kontroll- und Überwachungswahns. Die politische Klasse verfällt in blinden Aktionismus und will der Bevölkerung ein vermeintliches Sicherheitsgefühl geben. Von den staatlichen Organen werden wir Bürger dabei unter Generalverdacht gestellt und unter dem Deckmantel der Terrorismusabwehr werden Grundrechte außer Kraft gesetzt. Warum? Und wofür? Für eine Alibi-Veranstaltung. Denn jedem ist doch klar, dass man Terroristen nicht mit Bundestrojanern begegnen kann. Auch mit dem Abhören von Telefongesprächen in Arztpraxen, ein ungeheuerlicher Angriff auf die ärztliche Schweigepflicht, wird man wohl kaum in nennenswertem Umfang Straftaten aufdecken. Die Ärzte haben sich dieser Demonstration nicht nur als Bürger angeschlossen, sondern in großer Sorge um das Weiterbestehen eines vertrauensvollen Arzt-Patienten-Verhältnisses auf Grundlage des seit Jahrtausenden bestehenden Schweigepflicht. Wir erleben seit mehreren Jahren, wie die Freiheitsrechte eingeschränkt werden, staatliche Kontrolle, Budgetierung und Bürokratie bestimmt den Tagesablauf in Arztpraxen. Wir brauchen aber für die Entscheidungen im Sinne der Patienten Freiheit und Unabhängigkeit. Ohne Kontrolle durch eine Obrigkeit, die vorschreibt, wie die Bürger nach Kassenlage zu behandeln sind. Jeder Mensch hat Anspruch auf Ärztinrat und medizinische Versorgung, die von Rationierungsinteressen der Obrigkeit unabhängig sind. Aber komme ich zurück zu dem Thema des Tages. Es ist die Vorratsdatenspeicherung. Wir Ärzte engagieren uns in diesem Thema ganz besonders. Das Thema heißt Vorratsdatenspeicherung im Gesundheitswesen und das Projekt nennt man elektronische Gesundheitskarte. Sie werden sich fragen, was ein Chip auf einer Karte mit Vorratsdatenspeicherung und Datensammlungswahn zu tun hat. Seit Jahren haben der Staat und die Krankenkassen die Bevölkerung falsch informiert. Es wird behauptet, dass in Zukunft sämtliche Patientendaten auf einer elektronischen Gesundheitskarte abgespeichert werden sollen. Für diese sogenannte Gesundheitskarte wird vom Gesundheitsministerium ständig Werbung gemacht. Von der IT-Industrie wird versprochen, dass der Bürger seine informationelle Selbstbestimmung erhält. Dies war und ist in Wirklichkeit aber nicht beabsichtigt. Hier wurden und werden Bürger systematisch getäuscht. Diese elektronische Gesundheitskarte wird nur wenige Patientendaten speichern und die Karte ist vielmehr ein Schlüssel zu einer gigantischen Vernetzung des Gesundheitswesens über das Internet mit zentraler Speicherung auf Zentralservern auch der intimsten Patientendaten, intimer Daten der Menschen und unserer Patienten. Dabei werden die wichtigen Daten der Obhut der Ärzte entzogen und patientenbezogene Daten verlieren den Schutz durch unsere Schweigepflicht. Nervenzusammenbruch, AIDS, Alkoholabhängigkeit, Herzkrankheit und Brustkrebs, demnächst im Internet. Nach Schätzungen werden 2 Millionen Personen Zugriffsrechte auf dieses System und die Krankheitsdaten haben. Diese sollen in Zukunft bei den Krankenkassen gespeichert werden. So entsteht in naher Zukunft nicht nur der gläserne Patient, sondern auch der gläserne Arzt. Die Versicherten können so in Risikoklassen eingeteilt werden. Kostenintensive Patienten werden leicht ausgemacht und es kann dann kontrollierend an den Menschen gespart werden. Wie lange werden die Daten auf Servern sicher sein? Wann werden die patientenbezogenen Informationen durch das Internet kursieren? Kleine Gesetzesänderungen reichen und der Staat hat Zugriff. Begehrlichkeiten auf diese Informationen gibt es viele, ob bei Versicherungen oder Arbeitgebern. Mit dem Instrument elektronische Gesundheitskarte will die politische Klasse das Berufsbild Arzt komplett verändern. Wir werden zum Datenlieferant von Patientendaten für Krankenkassen und Versicherungen. Der Arzt sitzt dann am Rechner und verwaltet die Patienten. Die Nähe zum Patienten, das Persönliche, das Empathische wird verloren gehen. Wichtige ärztliche Entscheidungen sollen demnächst an Nichtärzte übertragen werden. Nach einem Muster der USA, dort nennt man das Managed Care, gesteuerte Versorgung. Meine Damen und Herren, der Staat betreibt Akzeptanzmarketing für ein neues industrielles Geschäftsfeld. Öffentliche Gelder für ein industrielles Projekt. Patientendaten sollen kontrolliert und Patientenströme sollen geleitet werden. Die Industrie, sowohl die IT-Industrie wie auch die Gesundheitsindustrie, stehen in den Startlöchern, um die bewährte Gesundheitsversorgung in eine Gesundheitswirtschaft zu überführen. Sie sehen, die elektronische Gesundheitskarte hat nicht nur ein Datensicherheitsproblem, sie ist auch das Instrument, mit dem Gesundheitsversorgung der Bevölkerung komplett neu geortet wird. Das Ziel nennt man patientenzentrierte Gesundheitsindustrie und der Markt, der jetzt 250 Milliarden ausmacht, und Sie hören ja immer, es wird nicht teurer werden, es wird besser, dieser Markt soll nach dem Willen von Industrie und Politik in Kürze 500 Milliarden ausmachen. Hier wird die Bevölkerung, werden Ärzte, Patienten nach Strich und Faden Für diese elektronische Gesundheitskarte gibt es keine Kosten-Nutzen-Analysen. Der Nachweis des medizinischen Vorteils fehlt vollständig. Die versprochenen Verbesserungen werden am Ende teuer bezahlt von den Bürgern und Patienten, sowohl finanziell als auch mit ihrer Gesundheit. Meine Damen und Herren, Wir begegnen hier immer wieder auch die Ärzte, die wir uns dagegen wehren. Der Dekadenz der Macht, einer großen Koalition in Berlin. Denn wenn wir sehen, was jetzt auch im Bereich der Vorratsdatenspeicherung gemacht wird, der Patient, die Bevölkerung kommt unter Generalverdacht, sämtliche Daten sollen gespeichert werden, das lassen wir nicht zu, wir werden uns dagegen wehren. Wir werden Widerstand leisten. Und mein Ausflug in den Bereich der Gesundheitsversorgung und elektronischen Gesundheitskarte sollten Ihnen auch nochmal zeigen, was im IT-Bereich möglich ist, in welche Richtung es dann geht. Und wenn die Vorratsdatenspeicherung Möglichkeiten dem Staat gibt, dann werden diese Möglichkeiten auch irgendwann genutzt. Natürlich hätte ich besser sagen sollen, sie werden missbraucht. Nach Artikel 20 unseres Grundgesetzes heißt es, alle Macht geht vom Volk aus und nicht der Staatsapparat bemächtigt sich des Volkes. Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bimblecast.